Wir lesen ja weiter in Apostelgeschichte 9, heute die Verse 23 bis 31, wo es ja um den Aufbau der Gemeinde Jesu geht. Und wenn wir von dem Bau der Gemeinde Jesu sprechen, dann ist das immer wie so eine Welle nach der anderen. Das, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, geschieht immer wieder, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, bis die Gemeinde Jesu vollkommen gebaut ist. Es gibt immer wieder Aufbrüche im Geiste, es gibt immer wieder Bezeugungen des Herrn mitten in seiner Gemeinde, es gibt aber auch immer wieder Widerstände, die gegen das Evangelium streiten. Zu jeder Zeit war das so, auch zu der unsrigen. Und wir sollen daraus lernen, wie Gott in Jesus Christus seine Gemeinde bewahrt hat vor dem Übergriff des Feindes. Sie durfte wachsen. Und sogar der Apostel Paulus, der ja vorher ein Saulus war und die Gemeinde aufs Schärfste verfolgte, wurde gewonnen für den Herrn. Er kapitulierte vor Damaskus, wo er doch eigentlich vorhatte, die Gläubigen in Damaskus zu verhaften und auch dem Hohen Rat in Jerusalem vorzustellen und ins Gefängnis zu werfen. Er selber wurde ein Kind Gottes, wurde in die Tiefe geführt, in die Demut geführt und auch durch die Erfahrung, die er danach dann machen musste, in dieser Tiefe und Demut gehalten. Deswegen lese ich uns heute diese Verse unter dem Thema Bestätigung des Bußbekenntnisses. Wir können oftmals ein Bekenntnis der Buße ablegen, das ist schnell gesagt, so wie man sich schnell bei dem Nächsten entschuldigen kann. Ach, tut mir leid, das hört man ja ständig. Ach, tut mir leid, ach, tut mir leid, das sagen die Leute. Aber in Kürze tun sie dasselbe wieder. Das heißt, ein Bußbekenntnis muss gepflegt werden. Und dafür sorgt der Herr, dass es gepflegt wird, dass man zu dem, was man auch sagt, steht und darin lebt. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus Christus der Herr ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg dem Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet hat und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Dieses zum Schluss genannte findet ja bis zum heutigen Tag statt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wird Gemeinde gebaut. Ständig, jeden Tag, ohne Unterlass. Trotz aller Anfechtung, die wir so erleben. Vielleicht die eine oder andere örtliche Gemeinde hat das gegenteilige Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht, nicht gebaut wird. Aber das ist ein Trugschluss. Gemeinde Jesu wächst aller Orten von Tag zu Tag. Sie nimmt eine überdimensionale Größe an. Viele werden daraus schon abgerufen in die ewige Herrlichkeit. Andere bleiben noch in der Zeit, um das Zeugnis Jesu weiterzugeben. Gemeinde Jesu wächst, wenn auch der Widerstand mitwächst, wird er dennoch nicht so groß sein, um das Wachstum der Gemeinde Jesu aufzuhalten. Die Erfahrung, die der bekehrte Saulus in Damaskus und in Jerusalem machen musste, nämlich, dass er auch verfolgt wurde, dass man ihn töten wollte, dass man ihm nicht glaubte, dass man ihn absonderte. Diese Erfahrungen dienten nur zur Festigung des neu gewonnenen Glaubens an Jesus Christus. Wie ich es einleitend schon sagte, ist ja ein Bekenntnis, sei es ein Bußbekenntnis oder ein Bekenntnis zu Jesus, auch schnell überholt, wenn es nicht immer wieder gefestigt wird. Es muss täglich neu gefestigt werden. Sonst werden wir schnell davon abgelenkt durch die Alltagsgeschäfte, die Alltagsgeschehnisse um uns herum und in der ganzen Welt. So wie auch wir nicht zurückfallen sollen in das Wesen und den Geist dieser Welt, sollte auch Saulus nicht zurückfallen in den Gesetzesglauben. Er war ja geprägt davon. Und liebe Geschwister, das ist ja ein Schwachpunkt in unser aller Leben. Die Prägung der Vergangenheit. Wir merken das oft auch in den seelsorgerlichen Gesprächen. Was jemand von Kindheit an erlebt hat, hat ihn so stark geprägt, dass er es nicht los wird, wenn er nicht einseitig bei Jesus Christus bleibt. Dann kommen immer die Prägungen wieder hoch. Und auch bei dem Saulus, der nun bekehrt war, kämen die Prägungen der Gesetzlichkeit wieder hoch, wenn er nicht immer neu Erfahrungen mit seinem Heiland machen könnte und dass Jesus ihn in Situationen bringt, wo er sein Bußbekenntnis erneuert. Ich gehöre immer noch zu dir, ich bleibe bei dir. Und wenn wir im Neuen Testament das Leben des Apostel Paulus betrachten, dann möchte ich sagen zweierlei, er war für uns alle ein wunderbares Vorbild des Glaubens. Er ist aber auch ein Vorbild des Leidens. Was dieser Mann durchlitten hat, das haben wir alle nicht durchlitten. Aber das war notwendig, damit er auch so ein Vorbild wird. Damit er auch bei dem Glauben an Jesus Christus allein wird. Er hat sich mit diesem Zeugnis viele Feinde geschaffen. Die Juden stießen ihn hinaus. Er hat gewagt zu sagen, dass Jesus das Zentrum ist, dass kein Gesetz den Glauben an Jesus verändern kann oder beziehungsweise ergänzen kann. Er hat gesagt, wer sich noch beschneiden lässt, hat die Gnade verloren. Obwohl die Beschneidung ein Gebot Gottes war, das eingehalten werden musste bei Androhung des Todes. Wer das nicht tat, wurde ausgerottet aus dem Volk. Und er wagte zu sagen, Jesus ist das Zentrum. Wer sich noch beschneiden lässt, hat die Gnade verloren. Da eckte er in Jerusalem an und überall. Aber er brauchte auch die Schwierigkeiten, damit er dieses Bußbekenntnis, Herr, was willst du, dass ich tun soll, immer wieder erneuern konnte. Jesus Christus und sein Wort sollte ihm allein genügen. Und er sollte erfahren, dass Gott in Jesus Christus nicht nur die Sünde vergibt und die Hoffnung auf das ewige Leben schenkt, sondern auch Kraft zur Bewahrung des Lebens in dieser Zeit. Und Kraft zum Zeugnis von dem Evangelium. Das sollte er auch erfahren. Und das erfahren wir am besten, wenn wir Schwierigkeiten haben. Ob dann das Zeugnis noch funktioniert. Oder ob wir dann stille werden und uns zurückziehen. Und er musste das erfahren durch viele Tiefen und Schwierigkeiten. So wie die ersten Apostel auch. Die ja doch 4 Verfolgungswellen erdulden mussten. Aber dann immer wieder sagten, wir können es nicht lassen, von dem zu reden. Aber die Verfolgungswellen brachten dieses neue Zeugnis hervor und bestätigten das, was sie gelernt haben in der Beziehung zum Herrn. Also mit anderen Worten, wir brauchen auch diese Schwierigkeiten, damit wir immer wieder unseres Bußbekenntnisses, wir sind Sünder und haben Jesus Christus als den Heiland angenommen, festigen. Hier verstehen wir auch, dass der Herr durch Ananias zuvor schon gesagt hat, was er mit diesem Saulus tun will. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Also hier war bereits schon angekündigt, er muss viel leiden, damit er ein Verkündiger des Evangeliums bleibt, damit er nicht wieder abdriftet in das Gesetz oder für uns gesagt in die Welt. Wir brauchen die Schwierigkeiten, um zu sagen, Herr Jesus, dennoch bist du mein Heiland. Dennoch bist du bei mir. Und wenn ich wanderte durchs finstere Tal, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Wie er also zuvor die Gemeinde verfolgte, ihr geistige und leibliche Schmerzen zufügte, erlebte er auch Verfolgungen. Verfolgungen, die seinen Tod wünschten. Er erlebte Ängstigungen, Ablehnungen, Misstrauen und so weiter. Das volle Verfolgungsprogramm erlebte er. Er hat das später in einem Brief so zitiert und mal aufgelistet, was ihm alles begegnet ist. Ein Punkt, den ich überschrieben habe, keine billige Buße, lautet so, dass auch wir als Kinder Gottes, als Christen erleben, was Schwierigkeiten bedeuten. Wir erleben oftmals, und Saulus hat das erlebt, was er anderen zufügte. Das hat er erlebt. Auch wir erleben oft das, was wir vor unserer Bekehrung anderen zugefügt haben. Warum erleben wir dasselbe? Warum befreit uns der Herr nicht von diesen Dingen? Wir könnten doch jetzt in einem Schutzraum sein, dass das, was wir vorher schlecht an anderen gemacht haben, nicht durch andere an uns erleben. Der Herr lässt es deswegen zu, damit jetzt auch offenbar wird das neue Leben, was anders handelt als das frühere Leben. Dass da, wenn ich mit denselben Dingen konfrontiert werde, segnen kann, wenn mir geflucht wird. Ich muss nicht wieder fluchen. Das soll offenbar werden. Darum musste auch Saulus diese Schwierigkeiten alle durchleben, damit er mitten in den Schwierigkeiten ein Segnender bleibt und zeigen kann, sein Leben ist anders geworden. Durch Jesus Christus, durch den, den er verkündigt. Deswegen auch in unserem Leben sollen die Schwierigkeiten dazu dienen, damit das neue Leben sichtbar wird. Wie gehen wir mit den Schwierigkeiten um? Ja, wir haben ja viele Varianten, diesen Schwierigkeiten zu begegnen in unserem täglichen Leben. Und meistens sind es die Dinge, die wir auch früher anderen zugemutet haben. Die werden uns jetzt zugemutet. Aber nun zeigen wir, dass das nicht die Oberhand in unserem Leben gewinnen darf und soll. Jesus lässt dies also nicht zu, um unsere Freude an ihm und dem Evangelium zu trüben. Er hat es auch nicht im Blick auf Saulus gesagt, dem werde ich es mal zeigen, was er für einer gewesen ist und ich werde ihn mal so richtig tätschen. Nein, sondern ich werde ihm das deswegen schenken, damit er jetzt den anderen zeigen kann, dass Jesus Christus der Herr ist und dass man in allen Dingen dulden kann und lieben kann, so wie es dann später auch im Korintherbrief geschrieben hat von der Liebe Gottes. Es sollte also das neue Glaubensleben und die Glaubenstaten hervorkommen. Es soll also nicht nur, so war es ja bei Saulus vor Damaskus, er war sehr erschrocken, sehr gedemütigt, zu einem einmaligen Bußbekenntnis kommen, oh ja Herr, ich habe falsch gehandelt, vergib mir, entschuldige. Sondern dieses Bußbekenntnis muss immer wieder erneuert werden. Bleibst du dabei, dass du falsch gehandelt hast? Bleibst du dabei, dass du gesündigt hast? Das sollte immer wieder neu werden. Nicht als Anklage, sondern damit man auch bei der Konsequenz des neuen Lebens bleibt. Denn wenn man vergisst, wo man hergekommen ist, fällt man zurück in das alte Leben, das Menschliche, und urteilt nur menschlich. Und das sollte bei Saulus nicht geschehen und auch bei uns nicht geschehen. Es soll nicht nur eine vorübergehende Buße über die Sünde gegeben werden, eine Entschuldigung für das, was man falsch gemacht hat, sondern es soll zugleich ein Hören geben auf den neuen Lebensweg. Was ist jetzt dran? Denken wir an die Aussagen dabei, an Römer 12 zum Beispiel, wo ja geschrieben steht, dass wir uns zum Opfer dem Herrn übereignen sollen. Das ist ein heiliger und wohlgefälliger Gottesdienst. Und dann heißt es in Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch. Und dieses ändert euch, das muss immer wieder ein neuer geistlicher Aufbruch sein. In der Gemeinde Jesu erkannten sogar die Obersten in Israel, dass da was anderes ist. Sie wussten, dass sie von Hause aus ungelehrte Leute waren. Aber sie sprachen Dinge aus, die selbst die Gelehrtesten nicht aussprechen konnten. Sie redeten so selbstverständlich von heiligen und großen Dingen, die die andere gar nicht erlebt haben. Das sollte dabei rauskommen. Verändert euren Sinn. Erneuert euch, lasst euch erneuern. So wie es ja auch im Epheserbrief steht, ich lese das mal parallel dazu vor, Epheser 4, 23 und 24, da heißt es, erneuert euch in eurem Geist und Sinn. Diese ständige Erneuerung muss gewollt werden und muss gefördert werden. Und weil sie manchmal auf der Strecke bleibt im Alltagsgeschehen, müssen Tiefen in unser Leben hineinkommen, dass wir uns besinnen darauf, dass wir erneuert werden wollen und sollen. Dann heißt es hier weiter, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es geht also um diese Spannung, solange wir in dieser Welt leben, dass wir jetzt nach dem Bußbekenntnis Jesus Christus immer die Priorität geben. Nicht mehr unsere Gedanken, sondern seine Gedanken sind wichtig. Nicht mehr unsere Ziele, sondern seine Ziele. Und das kann oftmals nur wieder in Gang kommen, wenn wir in bestimmte Situationen geführt werden, die uns schwer werden, wo wir das oberflächliche Wesen in dieser Welt wieder loslassen. Sonst würden wir ja dem gleichen, wie es auch im Buch der Sprüche steht, da wie ein Unsinniger schießt mit einem Geschoss umher und er verletzt sogar und zum Schluss sagt er, ach, ich habe ja nur gescherzt, es war gar nicht so ernst gemeint. Das würden wir dann sein. Aber auch Jakobus hat das so zusammengefasst und hat in Jakobus 1, Vers 22 so gesagt, ihr sollt Täter des Wortes sein und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch. Ihr betrügt euch selbst. Denn wenn jemand nur ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, das heißt, Täter bedeutet ja nicht Eigenregie, wie es Saulus zuvor tat. Er war ja ein Täter nach dem Gesetz, absolut. Aber er war nicht ein Täter aus dem Leben der Gnade Gottes, aus dem Leben durch den Heiligen Geist. Das war er nicht. Er war ein Hörer zunächst, aber kein Täter. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut hat, und denn nachdem er es beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er ausgesehen hat. Vergisst von Stund an, was er eigentlich mit Jesus erlebt hat. Er wendet sich wieder, und ich merke das ja auch im persönlichen Leben, diesen Glaubenskampf. Man wendet sich dann plötzlich seinen eigenen Möglichkeiten wieder zu und meistert seinen Alltag nach eigenem Gutdünken, vergisst sich zu beugen unter die Führung des Herrn. Das kann sehr schnell passieren. Reagiert auch im Blick auf andere Menschen ganz natürlich, so wie jeder andere auch. Aber man reagiert dann nicht, wie Jesus reagiert hätte. Deswegen, man ist dann wie ein Mensch, der in den Spiegel geguckt hat, hat vergessen, wie man ausgesehen hat. Man hat vergessen, wie das Leben aus Gott ist. Darum sagte Jesus, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen, damit er jetzt ein Werkzeug in meiner Hand bleibt. Drei Härtegrade sollte Saulus erleben müssen. In Vers 15, er sollte als Zeuge Jesu in der Konfrontation mit den Heiden stehen, mit den Königen und dem Volke Israel. Einige Beispiele können wir gleich auch schon in der Apostelgeschichte sehen, dass er ja, als er dann nach Athen kam, da wurde er beschimpft, ja, was will dieser Lotterbube? So ein hoher stehender Mann wurde einfach Lotterbube genannt von den Griechen. Das sollte er erleben. Und jetzt sollte er mittendrin bei Jesus bleiben, dieser Lotterbube, und sollte Jesus bezeugen. Ich will ihnen Zeugnis geben vor den Königen, aber die werden das nicht alle hören. Als er später in Caesarea am Meer war und musste sich verteidigen vor dem König Agrippa in Apostelgeschichte 26, da musste er sich gefallen lassen, dass Agrippa sagt, Paulus, du bist verrückt, du bist unsinnig, du rasest. Das musste er alles erleben. Hier war das nicht so, ich werde dich vor Könige stellen, du bist jetzt mein guter Zeuge und ich werde dich jetzt in das Volk Israel stellen, bist mein guter Zeuge und vor die Heiden, die werden dir alle zufallen. Nein, es wird ein Weg der Demütigung sein. Sie werden erstmal sagen, du bist verrückt, du bist ein Lotterbube. Und in Israel, so hat er das dann auch erlebt, in der Apostelgeschichte 26 weiter und in 22, wo er nach Jerusalem kam, haben sie gesagt, weg mit dem von der Erde, tötet ihn. Die eigenen Leute, das eigene Volk, unter denen er aufgewachsen ist, das hat Gott alles zugelassen, damit er immer wieder erkennt, ich brauche das neue Leben. Ich brauche meinen Heiland. Und hier verstehen wir, dass er in gewisser Hinsicht später dann auch verzweifelt war ein Stück weit, weil er nicht das ausrichten konnte, was er früher als Pharisäer ausrichten konnte. Als Pharisäer hatte er Vollmachten, da konnte er also sogar mit Schwert und Kraft reinhauen, damit alles in Ordnung geht. Jetzt konnte er das nicht mehr. Jetzt wurde er angefeindet. Und deswegen schrieb er auch dann später im Römerbrief in Kapitel 10, Vers 1, meines Herzens Wunsch ist doch, und ich flehe auch zu Gott für sie, für Israel, dass sie gerettet werden. Also er hat einfach gesehen, dass er nichts ausrichten konnte. Oder im 9. Kapitel, die ersten 3 Verse, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Er dachte, er könne vielleicht so weitergehen. Er hätte es auch getan, wenn Jesus ihn nicht immer wieder gedemütigt hätte. Wäre so weitergegangen, wie als der Pharisäer unter dem Gesetz. Bloß, dass er eine neue Botschaft hat. Aber er wäre genauso mit Haudegen losgegangen. Und hier merkte er, das funktioniert nicht mehr. Ich brauche einfach die Hoffnung zu dem Herrn. Im Korintherbrief bezeugte er später, ja, ich habe sogar ein Dauerleiden in mein Leib gekriegt. Ein Dauerleiden. Denn ein Dauerleiden, was so schrecklich aussah, dass andere entweder großes Mitleid mit mir hatten, so schreibt er, oder ich verachtet war. Wir nehmen an, dass es ein Augenleiden war. Und weil er einmal schreibt, ihr hättet am liebsten eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Er war äußerlich so von Jesus geprägt worden, dass er ein unansehnliches Bild abgab. Er war nicht mehr der, dem man zujubelte. Aber er hatte die Botschaft vom Kreuz. Und die ging durch ihn durch. Und alle, die sie hören wollten, hörten sie dann auch. Also er hatte ein Herz für sein Volk, was er nicht erreichte. Und er musste lernen, dass er, so wie Jesus, im eigenen Hause nichts gilt, nicht gehört wird. Ein Prophet gilt im eigenen Hause nicht. Er musste das lernen, was Jesus auch in Matthäus 10, Vers 35 sagt, das sind alles Lernprozesse, die wir im Kleinen vielleicht auch durchmachen. Da sagt der Herr, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Ist das Evangelium? Jesus sagt, dazu bin ich gekommen. Denn des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das musste Saulus auch jetzt kennenlernen. Die eigenen Leute in Israel sind meine Feinde geworden jetzt. Vorher waren sie alle auf meiner Seite, jetzt sind sie meine Feinde. Und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, spricht der Herr, der ist mein nicht wert. Saulus, wenn du die Leute dort in Israel, die mich nicht erkannt haben, mehr liebst als mich, bist du mein nicht wert. Ich muss dich also immer wieder dämpfen, damit du erkennst, dass ich wertvoll bin und dass du dich zu mir halten musst. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Das sind also all diese Erfahrungen, die schon mit Worten Jesu dem Saulus vorausgeschickt worden sind über Ananias. Das soll der alles erleben. Das muss der sogar alles erleben, damit er ein wirklich starkes Zeugenwerkzeug in meiner Hand ist. Er erlebte viele Widerstände auf seinen Missionsreisen. So schrieb er einmal an Timotheus, dann später Alexander der Schmied hat mir viel Böses bewiesen. Hüte dich auch vor ihm. Er hat nämlich dem Wort widerstanden. Und wenn das so in einem Satz gesagt wird, können wir uns vorstellen, was dahinter alles so tobte. Und so tobt es vielleicht manchmal auch in unserem Leben, wenn wir Zeugen Jesu sind. Aber das ist alles richtig. Das sollen wir nicht abschütteln, sondern vielmehr uns zurückziehen auf den Herrn. Bei alledem nahm also Saulus in der Kraft und Vollmacht zu. Bei all dem. Er wurde in Damaskus gleich verfolgt, man wollte ihn töten. Man ließ ihn dann an der Mauer in einem Korb runter und schickte ihn dann weiter, bis er nach Jerusalem kam. Er nahm trotz dieser Anfechtung zu an Vollmacht. Das ist so paradox, das verstehen wir nicht. Wir nehmen ab, wir sagen manchmal heute als Christen, ach so, wir müssen uns alle jetzt zusammenrücken und zurückziehen, denn die Anfechtungen werden ja immer größer. Wir nehmen nicht an Vollmacht zu, sondern wir nehmen ab. Aber hier steht es umgekehrt. Je stärker die Anfechtung, je größer die Verfolgung, desto stärker wurde auch die Vollmacht. Die Vollmacht, weil Saulus genötigt war und er wollte es ja, sich ganz auf die Gnade in Jesus zu berufen. Darum schrieb er auch später dringlich in seinen Briefen, dass es um die innige Buße geht, um die echte Buße geht. In Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Also er wusste ja, was Buße nun bedeutet. Eine ganze Hingabe und eine beständige Hingabe an den Heiland, der ihn erlöst hat. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich dahin führen will zur Buße? Oder als er später dann an die Gemeinde zu Korinth schrieb und so einige Dinge aufführte, die da nicht in Ordnung sind, sagt er, wenn ich da wieder zu euch komme, tja, vielleicht muss ich die antreffen, die nicht Buße getan haben über ihre Taten und Werke. 2. Korinther 12, Vers 20 lese ich mal, wo er ein nochmaliges Kommen ankündigt und sagt, ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Und ihr findet mich dann auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader unter euch, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Also er merkte, dass in seinem Leben Buße nötig ist, aber eine bleibende. Das Bußbekenntnis muss immer wieder tragfähig werden, damit das neue Leben hervorkommt. Und das schrieb er auch später an die Gemeinden, um ihnen deutlich zu machen, ihr müsst bei eurer Entscheidung, Jesus zu folgen, bleiben. Passt auf, dass ihr davon nicht abweicht, dass ihr eventuell wieder eigenständig werdet, ungehorsam und nicht mehr in der tiefen Verbindung mit dem Heiland steht. Das wäre der zweite Punkt, dass ja im wahre Buße Gehorsam wirkt. Gehorsam. Eine echte tiefe Buße bringt hervor, dass man, so wie es Petrus einst später auch schrieb, dass man tun will, was Gott will. Die übrige Zeit des Lebens will ich nicht mehr meinem Willen leben, sondern seinem Willen leben. Gehorsam. Was sagst du, Herr? Das will ich tun. So lernte der Apostel, indem er litt in vielen schweren Situationen, lernte er Gehorsam. Das kommt dem gleich, was wir auch im Hebräer 5, Vers 8 lesen über den Herrn Jesus, weil er ja auch einen Leib hatte. Er wurde angefochten und in dem, was er litt, lernte er Gehorsam. Das heißt, beim Vater bleiben, äußerlich auch, nicht nur innerlich, sondern äußerlich, beim Vater bleiben, der ihn gesandt hat als Lamm in diese Welt. Und diese Erfahrung brachte Saulus gleichfalls in dem Brief an die Römer zum Vorschein. Zum Beispiel in Römer 1, Vers 5, was den Gehorsam betrifft, schrieb er dann später, ich lese mal 1 bis 5, Paulus sagte, ein Knecht Christi Jesu. Ich bin berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Gehorsam des Glaubens. Tun, was er sagt. Das ist das Entscheidende. Das sollte aufgerichtet werden. Oder im Brief an die Korinther, 2. Korinther 2, Vers 9, ihr sollt rechtschaffen sein im Gehorsam. Im Gehorsam. Also die Korinther, die waren ja sehr diskussionsfreudig. Und er hätte sagen können, also eure Diskussion lasst mal alle fallen. Darauf kommt es überhaupt nicht an, was der eine meint, was der andere meint. Der eine ist Käfisch, der andere ist Paulus und so. Das lasst mal fallen. Die Frage ist, seid ihr dem Evangelium gehorsam? Das ist das Einzige. Das hat er immer wieder, weil er es auch in seinem eigenen Leben gemerkt hat. Auf den Gehorsam kommt es an. Tiefe Buße wirkt Gehorsam. Im Brief an die Epheser, Kapitel 6, Vers 1, seid gehorsam den Eltern. Ist ja auch schwierig, ne? Die Eltern sind ja oft nicht so pflegeleicht, dass man gerne ihnen gehorsam ist. Und trotzdem wird gesagt, sei gehorsam. Gegen das, was du dort erlebst. Sei als Angestellter gehorsam deinem Dienstherrn, egal wie der ist. Titus 3, Vers 1, sei gehorsam den Leuten in der Obrigkeit. Sei gehorsam, reg dich nicht auf, es sei denn, sie verlangen von dir etwas gegen Gott. Dann brauchst du es nicht tun. Aber wenn die sagen, wir stellen ab morgen die Ampeln alle auf den Kopf, das ist nicht dein Problem. Dann guckst du ihm so, ob es grün ist. Sei gehorsam. Das ist wichtig. Vieles geht ja gegen unseren Strich. Und trotzdem, neues Leben heißt, du gehörst Gott, sei gehorsam. Lass das. Reg dich da nicht auf. Ja, und so schrieb dann Saulus später als der Paulus an diese Gemeinde. In 2. Korinther 10 sagt er in Vers 4 und 5, dass es sogar so weit geht, dass wir alles Vernünftige, alle Vernunft unter den Gehorsam Jesu Christi nehmen. Das ist was ganz Neues. Vorher war er sich gehorsam, seiner Meinung gehorsam. Vorher wollte er nach seinen Kräften die Gebote Gottes einhalten und alle Leute dazu zwingen, das auch zu tun. Und jetzt sagt er, nein, ich will nur Jesus gehorsam sein, dem Glauben an Jesus. Das soll uns prägen. Wenn das nicht so ist, dann fallen wir doch zurück in fleischliche, gesetzliche Taten. Saulus erlebte also diesen Ruf zum Glaubensgehorsam so stark, und es war auch nötig, dass er später an die Thessalonicher schrieb, die Ungehorsamen werden gestraft. Die Ungehorsamen im Evangelium bringen keine Frucht. Ich lese uns mal 2. Thessalonicher 1. 2. Thessalonicher 1. Vers 7 und 8. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und in Kapitel 3, Vers 14 sagt er dann auch, wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu tun, damit er schamrot wird. Der Glaubensgehorsam ist so wichtig, wollte er sagen. Und lehnte sich daran an, was auch im Philipperbrief dann steht, im Blick auf unseren Herrn. Der Herr erniedrigte sich selbst und er ward gehorsam bis zum Tod. Und darum schrieb auch Jakobus alles so in diesem Kontext und sagt, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, ohne den Gehorsam, die Taten aus dem Gehorsam. Dann will ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen, aus dem Gehorsam. Das sollst du dann sehen. Denn der Glaube ohne diese Gehorsamswerke ist ja tot. Er hat ja keine Funktion. Und wenn das geschieht, dann kommt dieser dritte Punkt, der letzte Punkt. Saulus kam ja nach Jerusalem. Von Damaskus aus floh er, kam dorthin, wollte sich zu den Gläubigen tun, als einer, der nun neu geboren war, und er fand nur Barnabas, der ihn aufnahm. Die anderen nahmen Abstand von ihm. Sie sagten, wir kennen den doch, was das für einer gewesen ist. Barnabas aber gehörte zu denen, die auch ein Bußbekenntnis vor dem Herrn ablehnten und ihr ganzes Leben dem Herrn darreichten. Er gehörte zu denen, die gleich am Anfang des Baus der Gemeinde, da steht geschrieben, auch sein Acker, sein Haus verkaufte und alles in die Hand des Herrn legte. Er wollte nicht mehr selber leben. Dadurch bekam er die Antenne. Hier ist tatsächlich ein Kind Gottes. Er nahm Saulus an und auf. Er, sein Name ist der Sohn des Trostes. Er nahm ihn auf und er versuchte ihn sogar zu vertreten vor den anderen Aposteln und zu sagen, der ist wirklich jetzt ein Christ, ein Kind Gottes. Er führte Saulus zu den Aposteln und in die Gemeinde ein, so dass sie auch erkannten, er ist wirklich verändert worden. Nicht nur mit Worten, sondern sein Leben. Sein Leben ist anders. Und so bekam er freie Hand, dass er auch in Jerusalem den Namen Jesu verkündigen durfte. Obwohl dort die Apostel waren und die Urgemeinde, die ja auch dieses Zeugnis weitergaben, aber er durfte es auch, er wurde mit eingereiht, weil sie sahen, er redet nicht nur davon, sondern sein Leben ist auch verändert worden. So können wir zum Schluss dieses Abschnittes sagen, der Trost durch Barnabas und die Apostel und der damit verbundene Friede zum ungestörten Handeln im Glauben, er hielt zwar nicht lange an, weil manche wie auch griechische Juden, von denen wir gelesen haben, die mit ihm dann diskutierten und seinen Tod suchten, auch vorhanden waren. Aber sie konnten den Saulus nicht überwältigen und auch die Gläubigen nicht. So konnte Gemeinde Jesu wachsen an allen Orten. Saulus ging zurück nach Tarsus, da wo er aufgewachsen ist, und studierte dann zu den Füßen des Gamaliels die Schrift vorher schon, die Gebote, das Alte Testament, und blieb dort eine lange Zeit. Und die Gemeinde, so haben wir gelesen, sie hatte Ruhe, Frieden und wuchs und wuchs. Durch die Kraft des lebendigen Gottes, solange die Gemeinde sich demütigte vor dem Herrn und das Bußbekenntnis immer wieder erneuerte. In der Offenbarung lesen wir, dass das Bußbekenntnis in den Urgemeinden oft nicht erneuert wurde. Und da hat der Herr gesagt, wenn das nicht so geschieht, muss ich euch beiseite schieben. Ich brauche nicht eure neue Leistung, so wie unter dem Gesetz. Ich brauche euer Herz und Leben. Nicht diese Gemeinde zu Ephesus. Ich stoße deinen Leuchter weg. Wenn du das Bußbekenntnis, was du am Anfang gegeben hast, nicht bestätigst und nicht dabei bleibst. Ich will dich aber gebrauchen. Wir sollen also die angenehme Gnadenzeit, in der wir jetzt keine solche massive Verfolgung noch nicht erleben, nutzen, auch im Evangelium zu leben und zu dienen, dass Gemeinde innerlich und womöglich auch äußerlich wächst. Das ist uns geschenkt durch den Herrn, das müssen wir nicht machen. Er hat alles gemacht. Er will es in uns bestätigen. Aber wir müssen, so wie Saulus, bei dem Bußbekenntnis bleiben und sagen, Herr, ich brauche dich, was willst du, dass ich tun soll? Soweit zu diesen Versen der Verfolgung des Saulus, aber auch die Segnung, die er dann damit verbunden erlebt hat.